WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Heidi. Heidi ist 52. Guten Morgen, Heidi. Hallo, guten Morgen. Liebe Heidi, was ist dein Thema, um was geht's? Ja, also ich bin schon seit ganz langer Zeit sehr krank. 1981 habe ich geheiratet, 5 Tage später war ich dann im Krankenhaus für 3,5 Monate. Da hat man dann Morbus Crohn festgestellt. Schwere Darmerkrankung? Ja, genau, eine schwere Darmerkrankung. Damit konnte ich dann noch einigermaßen leben, obwohl man immer viel Durchfälle hat. Ich durfte auch keine Kinder kriegen, haben dann auch ein Kind adoptiert. Ja, soweit war alles noch in Ordnung bis zum Tage 2007. Da bin ich dann zu einer Darmuntersuchung gegangen, zu einer Darmspiegelung. Da wird dann so Luft reingepresst, um diese Darmspiegelung zu machen. Und da ist der Darm geplatzt. Ja, dann wurde ich schon notoperiert. Kurze Zwischenfrage. Wenn man an Morbus Crohn erkrankt ist, wissen Fachleute das nicht vorher, dass dieses Risiko besteht? Wenn man das ja, es ist jetzt schon so lange her. 1981 war die Krankheit noch nicht so bekannt. Aber 2007 war sie bekannt. Ja. Und da wurde ja die Darmspiegelung gemacht. Ja, das war ja dann auch den Ärzten da bekannt. Die haben gesagt, ist eigentlich alles kein Problem. Naja. Aber so, der Darm ist geplatzt. Eine Katastrophe. Genau, weil er so porös war durch die lange Krankheitsgeschichte. Und da, was ist dann mit dir passiert? Ja, dann haben die erstmal die Notoperation gemacht. Nach 6 Wochen durfte ich dann aus dem Krankenhaus raus. Soweit war erstmal alles gut. Jeder hat gedacht, naja, Gott sei Dank. Wie viel Darm hat man dir denn entnehmen müssen? Ja, das ist ja so, weil ich war dann 3 Tage zu Hause, lag auf der Couch. Da ist der Bauch aufgeplatzt. Da ist der Darm wieder geplatzt. Der ganze Bauch ist aufgeplatzt, die ganze Naht. Und ich musste sofort wieder ins Krankenhaus. Und dann, das war dann gar nicht mehr gut. Da war ich dann über 8 Monate im Krankenhaus. Aber wie konnte das denn nun wiederum passieren? Der Darm ist so porös. Und an den Stellen, an den Nahtstellen, ist er wieder aufgegangen. Und die Bauchdecke ist auch aufgeplatzt? Die ganze Bauchdecke ist aufgeplatzt. Immer und immer wieder. Aber wie kommt das denn? War die nicht richtig vernäht? Nee, das ist dann so. Wenn dann so eine Darmfistel entsteht, so ein Loch im Darm, dann passiert das einfach. Dann geht der Bauch an irgendeiner Stelle einfach wieder auf. Und dann wurde ich immer wieder notoperiert. Ich lag 3,5 Monate auf Intensivstation und die haben mich jeden Tag operiert. Immer wieder die Nahtstellen geschlossen, immer wieder den Bauch zugemacht. Mein Gott. Bis die hinterher einen Reißverschluss da eingenäht haben, damit sie da besser dran können. Dann brauchen die den immer nur aufmachen, wie einen richtigen Reißverschluss. Ja. Und dann hast du gerade gesagt, 8 Monate im Krankenhaus gelegen? Ja, ungefähr 8 Monate. Dann haben die mich eigentlich hinterher entlassen, aber mit einem offenen Bauch. Also. Wie geht das? Ja, kann man sich auch nicht vorstellen. Der Bauch ist einfach offen. Es kommt an mehreren Stellen, kommt Darmflüssigkeit raus. Ich hatte auch einen künstlichen Darmausgang. Die haben mir also im Laufe dieser 8 Monate, im Laufe der 35 OPs, haben die mir fast den gesamten Darm entfernt. Ich habe nur noch 60 Zentimeter insgesamt von 7, 8 Metern. Und damit kann man leben? Ja, ich werde also künstlich ernährt. Ich habe so eine Portanlage, darüber kriege ich so eine flüssige Vollkost. Die läuft dann über Nacht. Also ohne dem, ich kann zwar essen und trinken, aber es ist wie ein Gartenschlauch, oben rein, unten raus. Ich habe ja jetzt einen künstlichen Darmausgang und noch eine Darmfistel, also immer noch einen offenen Bauch, ist so Männerdaumen dick groß. Und wenn ich esse und trinke, kurz danach kommt aus dieser Fistel dann alles rausgesprudelt. Das heißt, deine Lebensqualität ist seit 2007 komplett kaputt, kann man sagen. Ja, und durch diese Erkrankung sind natürlich sehr viele Folgeerkrankungen, die man dann bekommt. Dem Körper fehlt immer irgendetwas oder dann habe ich Gallensteine, dann hatte ich Nierensteine. Seitdem habe ich dann was an der Blase. Ich habe nur Blasenentzündungen. Ich habe jetzt schon wieder seit einer Woche nur hohes Fieber. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Tag oder es gibt keinen Tag, in dem du beschwerdefrei bist und dich wohlfühlst. Selten. Ja. Sehr, sehr selten. Dann hatte ich noch Brustkrebs zwischendurch. Man denkt ja immer, kann nicht schlimmer kommen. Das hängt vielleicht auch alles miteinander zusammen, weil das Immunsystem geschwächt ist durch die Vorfälle im Darm. Man weiß es nicht, wie es zusammenhängt. Kannst du dich denn normal bewegen? Kannst du gehen? Ja. Das geht schon. Natürlich nach diesem langen Krankenaufenthalt erstmal nicht. Da war ich dann also ein Jahr, dass ich dann doch ein bisschen aufgebaut werden musste. Ich bin aber nicht in Reha gegangen, ich wollte nur noch einfach nach Hause. Das glaube ich, das glaube ich. Du hast gerade gesagt, mit dem Essen, das funktioniert auch nicht mehr. Du kannst kaum mehr normal essen. Das ist ja auch eine große Einschränkung der Lebensfreude, wenn man nicht mehr schöne Sachen essen kann. Wie erlebst du das? Wie gehst du damit um? Ja, man gewöhnt sich an alles, sag ich mal. Das Problem, was ich manchmal so habe, dadurch, dass man immer wieder krank ist, dass ich immer, also abgesehen von meiner Familie, die ist toll, die hat immer hinter mir gestanden, die hat mich immer aufgerichtet. Aber so Freunde, die weiß ich nicht. Manchmal hat man das Gefühl, man geht ihnen einfach auf den Geist. Die rufen an und dann, ja, wie geht's dir? Ja, wieder krank. Dann gehen wir mal in das Jahr 2006 vor all den ganzen Sachen, die passiert sind. Wie viele enge Freunde hattest du zu dieser Zeit und heute? Ja, ich habe immer noch Freunde, aber also einer meiner besten Freundinnen, die hat sich seitdem gar nicht mehr sehen lassen. Da habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Dafür ist aber eine andere dazugekommen, wo ich nie gedacht hätte. So, ja, also es verändert sich dann so ein bisschen, ne? War das denn so schlagartig, dass die Freundin zum Beispiel wegblieb, oder war das so peu à peu, dass sie? Ja, die hat auch einen neuen Lebenspartner kennengelernt und dann wollte die nicht ständig konfrontiert sein mit Krankheiten. Ja, die wollte dann eigentlich unbedingt mit dem zusammen ins Krankenhaus kommen, wo ich dann da lag mit einem offenen Bauch, wo nur Stuhlgang rauskam, wo ich ein Jahr oder 8 Monate nicht geduscht war. Und da habe ich gesagt, du kannst gerne vorbeikommen, aber lass ihn zu Hause. Was soll ich mit einem fremden Mann, wenn man sich einfach nur scheiße fühlt? Und da war sie nicht verstanden. Hat sie nicht verstanden? Das hat sie wohl nicht verstanden. War sie beleidigt? Ja, Hast du denn einen? Ich wüsste keinen anderen Grund, ne? Ja, ja, klar. Und man konnte mit mir nicht mehr so viel anfangen. Da hat dann jemand anderem erzählt. Ne? Bist du auch in einer Ehe, einer Partnerschaft? Ja. Wir sind schon seit, 1981, am 1. Dezember haben wir geheiratet. Und das ist immer noch so? Und am 5. Dezember war ich dann im Krankenhaus für 3,5 Monate. Das war dann unsere Hochzeitsreise. Das ist aber toll, dass dein Partner dann in all diesen schweren, schweren, schweren Zeiten zu dir gestanden hat. Ja, und vor allem waren wir noch sehr jung. Ich war 19, er war 20. Und dann haben die uns auch direkt gesagt, schon im Krankenhaus, dass Kinder nicht so gut ist. Und dann unser Hausarzt hat gesagt, die sind also jung, adoptieren sie da einen. Das haben wir dann gemacht. Ach so, es gibt auch noch ein Kind in der Familie. Ja. Wie alt ist das mittlerweile? Die wird jetzt 27. Ach so, das Kind ist jetzt auch schon ein bisschen größer. Ja, genau. Mann, oh Mann, Heidi, da hast du aber wirklich schwere Zeiten hinter dir. Ja, kann man so sagen. Und irgendwie hört es überhaupt nicht auf. Dann denke ich jedes Jahr, es müsste doch mal besser werden. Aber irgendwie, das Einzige war, wir hatten mal schöne Weihnachten. Ja. Da war ich mal fit. Die letzten Jahre war ich immer im Krankenhaus oder krank oder. Ach so, und das letzte Weihnachten war schön, sagst du? Ja. Also Heiligabend und die beiden Tage danach, die waren ganz gut. Wenn man das alles so hört, was du erzählst, du kannst nicht essen, du hast so viele Operationen hinter dir, der ganze Bauchraum ist kaputt und hast viele Zusatzerkrankungen noch. Was bereitet dir Freude und worauf freust du dich? Ja, wenn man mal einen Tag wegfahren kann. Dann machen wir schon mal so Städteausflüge. Ich habe zwei Hunde. Die haben mich auch immer sehr motiviert, mal wieder rauszugehen, weil ich immer viel mit denen gelaufen bin. Ja, das bereitet mir Freude. Mit den Hunden rausgehen, meine Tochter. Ja. Ja, das ist natürlich ein Tier oder Tiere ist auch in solcher Situation was Wunderbares. Ja, doch, die richten einen sehr viel auf. Ja, ja. Doch, muss ich sagen, weil. Auf was kannst du jetzt hoffen, realistisch hoffen? Tja, dass es nicht schlimmer wird. Dass es nicht schlimmer wird. Du bist schon froh, wenn es nicht schlimmer wird. Ja. Und wenn nicht noch neue Zusatzerkrankungen entstehen. Ja. Und du so einigermaßen über die Runden kommst und dich damit arrangierst. Und dass wir wieder so ein paar Tage sind, die ruhiger bleiben. Genau. Haben wir auch ausgerechnet noch renoviert und jetzt liege ich wieder hier mit Fieber und. Ich könnte mir vorstellen, deine Situation, du bist in einer solchen Lage, wo jeder Tag ein Glück ist, wo es einem einigermaßen gut geht. Genau. Ja. Liebe Heidi, Mensch, dann wünsche ich dir wirklich viele, viele Tage, wo es einigermaßen gut geht. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass es nicht schlimmer wird. Und dass du deinen Lebensmut behältst. Den hast du nämlich, das höre ich an deiner Stimme. Ja, doch, das ja. Ja, erstaunlicherweise. Aber wenn ich wieder krank bin, dann zieht mich da wieder sehr runter. Gerade wenn mit dem Bauch irgendwas ist. Ich habe ganz oft einen Darmverschluss, wo ich dann immer kurz vor der nächsten Operation stehe, wo ich Panik vor habe. Weil wenn ich gar keinen Darm mehr habe, dann kann ich gar nichts mehr essen. Ich sag mal, jetzt esse ich doch immer noch mal. Kann man überhaupt ohne Darm leben? Das weiß ich nicht so genau. Da habe ich noch nie richtig nachgefragt. Will ich auch gar nicht. Will ich gar nicht wissen. Musst du auch gar nicht dich dann so rein vertiefen. Offensichtlich kann man mit so einem kurzen Stück Darm leben, wie du es hast. natürlich unter großen Einschränkungen nur, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, weil diese Portanlage ist eigentlich für Krebskranke. Die meisten kriegen da so Medikamente drüber eben. Der ist gar nicht dafür ausgelegt, über Jahre hin da Nahrung drüber zu kriegen. Also alle ein, zwei Jahre spätestens muss ich wieder eine neue Portanlage haben. Also das ist auch immer alles ein bisschen doof. Also liebe Heidi, ich drücke dir auf jeden Fall fest die Daumen, dass es nicht schlimmer wird und dass viele gute Tage kommen werden in der nächsten Zeit und dass du deine Lebensfreude nicht verlierst. Dankeschön. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir und schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Anneliese, 77. Guten Morgen, Anneliese. 76. Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja. Macht dir mir alte Shows aus. Ich will ja keine alte Frau aus hier machen. 76. Naja, mit 76 ist man keine junge Frau. Ja. Aber ich bin sehr zierlich und ich habe eine junge Figur. Sehr gut. Hast auch eine junge Stimme. Ja? Ja. Danke. So, weswegen hast du angerufen, Anneliese? Ja, Liebe und Tod. Oh, zu unserem Thema von gestern noch. Ja. Ja. Ja, ich war sehr jung. Wir waren 19 Jahre. Mit 18 habe ich geheiratet. Mein Mann war auch sehr jung, also er war 23 und geheiratet. Und mit 24 ist er dann sehr schwer verunglückt. Unverschuldeter Autounfall. Ein unverschuldeter Autounfall? Ja, während der Arbeitszeit. Und schweres Schädelhirntrauma. Und das war in der damaligen 16. 50er Jahre. Also, da konnte man nicht so viel machen. Bitte? Da konnte man nicht so viel machen. Nein. Er konnte nie mehr arbeiten. Also das eine, was ihm geblieben ist, war seine hohe Intelligenz und sein gutes Aussehen. Man hat ihm überhaupt nichts Angst. Also er ist nicht daran gestorben. Bitte? Er ist nicht an diesem Unfall gestorben. Nein. Sondern Nein. Er war schwer krank oder im Pflegefall hinterher. Er hat nie alleine auf die Straße gekonnt. Er hat häufig Anfälle gehabt und vor allem die Absaufen. Die was? Die Absaufen, der hat Bewusstseinslücken gehabt. Bewusstseinslücken. Das heißt, Bewusstseinslücken hat er gehabt. Ja, das heißt, du musstest immer bei ihm sein. Er hat immer Begleitung gebraucht. Zum Friseur, zum Einkaufen, also zum Arzt. Immer. Er konnte auch nie wieder arbeiten gehen? Nein. Nein. Lebt denn dein Mann noch? Nein, er ist vor drei Jahre und vier Monate verstorben. An Multiorganversagen. Er war toxisch und hat, alles. Dann hast du die ganzen Jahrzehnte für deinen 53 Jahre deinen Mann betreut in Liebe. Ja. Weil wir waren so abhängig voneinander. Mhm. Wir haben uns gegenseitig gestützt und getragen, mehr oder weniger. Nun hast du ja, wenn man das jetzt so betrachtet, fast dein ganzes Leben für ihn geopfert. Ja, damals haben die Hausärzte gesagt, also ich soll meinen Mann verlassen. Ich war so geschockt, dass man überhaupt das verlangen kann. Oder meine Eltern, wenn du dich trennst, helfen wir dir. Achso, und die Ärzte haben sogar gesagt, du sollst dich von dem Mann trennen. Ja, weil ich so jung bin und ich mein Leben noch vor mir. Ist denn heute, hast du manchmal das Gefühl, du hast was verpasst? Also ich denke, unsere Liebe war so groß. Ich habe immer Angst gehabt und nur für meinen Mann, und ich war damals in der 6. Woche schwanger, für mein Kind zu sorgen. Und er hat ja auch keine Rente gekriegt. Das war von der BG, das war zwar festgestanden, aber die haben auf eine Klage. Also ihr habt zudem auch noch wenig Geld gehabt die ganzen Jahre. Ja. Ich habe es gar nicht verstanden. Es ist dann auch ein Kind in der Ehe gewesen. Ah ja. Es war in der 6. Woche schwanger. Ah, ich verstehe. Aber die Frage war nochmal, hast du heute das Gefühl, manchmal so, ich habe doch vieles verpasst im Leben? Ja, ich habe nie in Urlaub gekönnt. Ich war immer bei meinem Mann. Immer. Ich habe dann nachts gearbeitet, weil ich ja die Familie ernähren habe müssen, mit 19 Jahren. Und mein Beruf hat mir nicht nachgehen können, weil ich ja nachts nicht arbeiten kann, aber in der Fabrik. Große Presse, das wäre gar nicht so schlimm gewesen, aber die Paletten waren zu schwer, die habe ich dann transportieren müssen. Ich bin ja so eine zierliche Person, 45 Kilo. Das heißt, du hast am Anfang gearbeitet und hast es dann aber auch immer gearbeitet. Ach, du hast immer gearbeitet? Ich musste ja. Und immer nachts gearbeitet? Ja, ich habe gebetet, dass nichts passiert. Ich habe gerade so verstanden, dass du es hättest aufgeben müssen. Du hast die ganze Zeit gearbeitet. Ich wusste es. Damals war das nicht so mit der Sozialhilfe. Und du hast... Das war dann eine Katastrophe. Ja, und du... nichts gegeben. Und du hast... Und du bist nie in deinem Leben in Urlaub gefahren? Nein. Hast du das jetzt nachgeholt, nachdem der Mann verstorben ist? Es ist ganz komisch. Ich kann einfach nicht alleine in einen Kaffee gehen. Und mein Mann noch gelebt hat, ich habe jeden Tag bin auf eine andere Therapie gegangen. Der Arzt hat vor ein paar Wochen zu mir gesagt, ich habe meinem Mann 30 Jahre Leben geschenkt. Und das heißt aber, dass du heute gar nicht so alleine was unternehmen kannst. Ich bin einfach so totunglücklich. Hast du denn mal einen Versuch unternommen, eine kleine Reise vielleicht mit einer Gruppe? Auch nicht mit einer Gruppe zusammen? Ja, ich bräuchte halt jemanden, der mich in die Hand nimmt. Dann ja. Aber alleine kann ich nicht machen. Aber du hast ja ein Kind. Ja. Ist das eine Tochter? Der Sohn, dieser große Mann, der hat Karriere gemacht. Gut. Und der könnte ja mal die Mama ins Auto packen und wir fahren jetzt mal. Nein. Nein. Warum nicht? Steht nicht. Er ist ein großer Mann, er ist ein großer Banker, Bekannter. Und er hat immer Probleme gehabt mit dem kranken Vater. Mit dem kranken Vater? Hat er Probleme gehabt? Ja. Warum? Er war ein guter Vater. Aber der Sohn, ja, hat Probleme gehabt. Der ist in die Pubertät gekommen, aus was. Was heißt Probleme gehabt? Hat er sich für den kranken Vater geschämt? Er hat sich für uns geschämt. Er verkehrt ja nur noch mit Bürgermeister, Landrat und Minister. Ach so, der schämt sich heute auch für seine Mama? Ja. Na, höre mal, was ist denn das für ein Kerl? Ja, ich habe euch auch immer gesagt, sag mal, Sonnemann, wann hast du mir das letzte Mal Freude gemacht? Ich bin nicht verpflichtet, dir Freude zu machen. Das finde ich sehr erschütternd. Da sind die Eltern arme Leute. Die Mutter muss das ganze Leben nachts arbeiten und betreut den kranken Vater. Also ich muss dazu sagen, ich nach nicht am Hunger durch. Ich habe den Sohn auf die Schule geschickt. Ja, eben. Das hast du auch noch arrangiert, dass der Kerl auch noch auf eine gute Schule gehen kann. Ich bin künstlerisch begabt und da habe ich das zu Geld machen können. Na gut, aber immerhin, hat eine ordentliche Ausbildung gekriegt und da hast du auch deinen Teil zu. Ohne mir wäre nichts. Und ja, genau. Und eigentlich müsste er jetzt, das wäre seine moralische Pflicht, der alten Mama unter die Arme greifen und sagen, du hast ein schweres Leben gehabt, ich mache dir jetzt alles schön. So würde sich das gehören. Ich bin so froh und dankbar, dass ich von ihm nichts brauche. Du bist selbstständig. Nein, ich brauche nichts. Wie oft siehst du ihn denn überhaupt im Jahr? Ganz selten. Ich habe ihn jetzt 2 Jahre nicht mehr gesehen. 2 Jahre nicht mehr? War er denn bei der Beerdigung des Vaters? Ja, da hat er gedonnert, wenn er mich auf Händen trug, weil die Leute waren ja. Ach so, der wollte Show machen dann. Und dann hat er der Pfarrerin 500 Euro in die Hand gedrückt. Das haben dann die Leute gesehen, ach, hast du einen netten Sohn. Gibt es denn auch Enkelkinder? Ja, die haben auch Karriere gemacht, sind beide Professoren. Und auch die kümmern sich nicht um dich? Nein. Na, das ist aber ein Zustand in deiner Familie, das ist aber traurig. Ich kann nichts dafür, dass er macht. Ich erkläre ihn immer, dein Vater war der unglücklichste Mensch. Der konnte ja nichts dafür. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Gibt es denn sonst jemanden, der dir so nahe steht, mit dem du deine Zeit etwas verbringen kannst? Also, er hat ja die letzten 20 Jahre mich ja intensiv mit ihm befassen müssen, rund um die Uhr. Er hat schweres Atemapnoe gehabt und dann die Maske und dann, also. Ach, ich verstehe, da blieb dir gar keine Zeit, nein, Bekanntschaften aufzubauen. Ich kann auch nicht schlafen. Ich habe seit 2005 kann ich nicht mehr schlafen. Also es gibt niemanden, der dich mal besucht? Ganz selten. Du bist viel alleine. Also die Leute, die wo wir befreundet waren oder gut, die sind weggestorben und neue kommen in solchen Situationen nicht zu. Lebst du in einer Stadt? Nein, im Dorf, und das ist ganz schlimm. Ach so. Nachdem mein Mann so klasse ausgeschaut hat und vor allem, wir sind immer picobell ausgegangen. Also wir sind nicht aus dem Haus, ungepflegt, hat alles passen müssen. Man hat uns das überhaupt nicht angesehen. Und Anneliese, mir tut das total leid, dass dein Sohn dich so hängen lässt. Das ist eine Schande, muss ich sagen. Das tut mir sehr leid. Aber auf jeden Fall hast du eine große Lebensleistung vollbracht. Du hast deinen kranken Mann so viele Jahre betreut und gepflegt. Da ziehe ich den Hut vor dir. Das finde ich ganz toll. Und wir rufen dich jetzt nochmal an. Vielleicht haben wir doch noch eine Idee, dass wir dir vielleicht ein bisschen helfen können. Da hat es auch Katarau-Bewältigung gegeben. Mhm. Es hat auch Pfarrer gegeben. Mhm. Mein Mann hat Abendmahl geholt. Wir waren ja beide gläubig. Mhm. Und die Pfarrerin hat gesagt, ich soll schauen, dass er schmerzfrei gehalten wird, hat er mehr davon. Hat 11 Tage Zeit gehabt. Die ist nicht gekommen. Jetzt werden wir mal das Gespräch hier beenden. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden. Und dann vielleicht können wir dir ein bisschen unter die Arme greifen. Mich würde das sehr freuen. Ja, so machen Danke. Wir das. Sehr gerne. Liebe Anneliese, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.20 Uhr und es geht weiter mit Doreen und Heinz. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, Doreen und Doreen, Heinz. Entschuldige. Ja. Doreen. Doreen ist wie alt? 32. 32. Und der Heinz? 44. 44. Na, 43, bald 44. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den Hörer hin und her geben? Na, ich kann auf Lautsprecher machen. Nee, aber dann ist es besser so. Dann gibst du den Hörer rüber zu Heinz, wenn ich ihn was fragen möchte. Okay. Warum habt ihr angerufen, Doreen? Ja, und zwar, ich habe seit sechs Monate, kann ich nicht genau sagen, immer wieder blaue Hände und blaue Füße. Ich habe schon gesagt, ich traue mich das gar nicht zu erzählen, weil das voll lächerlich vielleicht klingt. Aber blaue Hände und blaue Füße? Ja, blaue Hände, blaue Füße. Einfach so? Einfach so. Am Anfang waren halt immer so Flecken auf meinem Teppich, tatsächlich so Spuren. So, ich dachte, das ist Straßendreck oder sowas. Aber dann haben wir es gesehen, dass Fingerabdrücke an meiner Tür dran sind und dass mein Armband, ich habe ein weißes Stoffarmband, das färbt sich auf einmal ab. Und als ich vorletztes Wochenende mit meinen Mädels feiern war, bin ich auf Klo mit meiner Freundin und wasche mir die Hände. Und da wurde das Wasser lila blau. Und ich habe auch vorher schon versucht, mit so einer Schrubberbürste mir die zu bürsten. Das heißt, das Blaue ist auf der Haut. Das ist nicht von innen kommt das nicht. Ich dachte sofort, das ist eine Durchblutungsstörung, irgend so etwas. Das dachten wir ja auch erst. Und du kannst das dann abwaschen? Na, nicht ganz. Also komischerweise, die Handflächen, wenn ich so eine Schrubberbürste nehme, werden die, das geht ja nach Viertelstunde, fängt es wieder an, blau zu werden. Und der Handrücken, wo die Knöchel sind, da ist es viel tiefer in der Haut sozusagen. Ich muss mal meine Regie fragen, haben wir ein Foto? Wir haben ein Foto, höre ich gerade. Ja. Dann wollen wir das mal einblenden, wie deine Hände aussehen. Ach. Also ich sehe das jetzt, ich erkläre es mir eben den Radio zu hören. Wir sehen deine Füße. Das sieht ich kann es nicht so ganz nah auf dem Bildschirm sehen. Das sieht wie blaue Flecken an Füßen aus. Genau. Aber es ist nicht im Gewebe. Es ist außen. Ja, das sieht aus so wie Totenflecken. Es sieht aus wie Totenflecken an den Fersen und vorne an den Fußballen. Und an den Händen auch, also an den Fingern mehr. Ich glaube, das hat der Heinz nicht mehr geschafft hochzuladen, aber ja, an den Fingern sieht es genauso aus. Und du hast überhaupt gar keine Ahnung, woher das kommt? Nee, also ich habe Epilepsie und nehme seit zig Jahren Medikamente. Aber da hat es wohl nichts mit zu tun. Ist keine Nebenwirkung, die man kennt oder sowas. Nochmal die Frage zu dem Säubern. Du sagst, du kriegst die Handinnenfläche fast sauber, wenn du schrubbst. Ja, also sauberer, aber nach einer Viertelstunde, 20 Minuten ist dieser Dreck oder die Farbe halt wieder da. Also das heißt, es kommt doch irgendwie von innen, aus der Haut raus. Ich denke mal, so kann man's muss man es da erklären. Gibt es dann auch mal Phasen, jetzt mal Stunden oder Tage, wo gar nichts ist? Ja, ich habe das eigentlich meistens so 2-3 Tage, haben wir jetzt mal festgestellt. Mhm. Und dann ist es mal 5 Wochen gut oder, also es erstreckt sich jetzt so seit 6 Monaten ungefähr. Und jetzt war so das Highlight, wo es extrem war, so 5-6 Mal jetzt passiert in einem halben Jahr oder 7 Monaten. Würde mir Angst machen, wenn ich aufwache morgens und meine Hände und Füße sind blau. Ja, also eigentlich fanden wir das am Anfang immer so lustig. Meine Heinz hat immer mich so Blue Man Group hingehen und sowas ein bisschen verarscht, aber jetzt waren wir. Okay, aber dann ist der erste Gang doch, den man macht, der Gang zum Arzt. Gucken Sie sich das an, Hautarzt, nehmen Sie Gewebeproben, machen Sie irgendwas, was ist es? Ja, das habe ich gemacht, der hat aber keinen. Ich bin immer hingegangen, weil das jetzt auch am Wochenende wieder passiert war. Mhm. wo das so extrem war. Vorher war das halt, ist mir das nicht so aufgefallen. Und jetzt am Wochenende bin ich am Montag dann zum Arzt gegangen und da waren die so gut wie weg. Also es war noch ein bisschen was zu sehen, aber nicht mehr so doll. Und dann hat man Blut abgenommen. Das hat man vor 5 Monaten schon mal gemacht. Aber da habe ich einfach nur mal gesagt, ich habe manchmal das und das. Und jetzt haben sie auch wieder gesagt, ja, sind keine Befunde, keine Entzündungsherde und ja, dann warten wir mal aufs nächste Mal. Ja, wenn es wieder blau wird, dann können wir nochmal kommen. Du musst natürlich ja hingehen, wenn es ganz akut ist. Sonst können die sich gar nicht irgendwas vorstellen. Warst du denn beim, ich weiß gar nicht, welcher Arzt da der richtige ist? Der Hautarzt, der Internist? Das ist eben meine, du bist ja kein Doktor oder so, aber ich dachte, vielleicht hat irgendjemand da draußen sowas auch schon mal gehabt. Ja. Weil, ich meine, mein Allgemeinmediziner, ich hatte 2 schon besucht und die sagen alle, ja, keine Ahnung, aber es sagt mir auch keiner, gehen Sie mal da und dahin. Mhm. Jetzt ist dein Freund, dein Liebster, ist auch mit, steht neben dem Telefon, der Heinz. Ja. Gibst du ihm mal eben, wir reden gleich weiter, Doreen. Okay. Hallo? Hallo Domian. Ja, hallo Heinz, grüß dich. Schön, dass du auch da bist. Das ist ja eine kuriose Sache. Sowas habe ich noch nie gehört. Wie denkst du darüber? Was denkst du? Naja, wir haben schon ein bisschen auf Wikipedia geguckt. Genau, habt ihr gegoogelt. Genau, ja. Und ich habe ja auch einen Berufszweig, wo man da so ein bisschen guckt. Mhm. Und das hat was mit meinem Beruf zu tun, dass ich auch auf Gesundheit achte und ich konnte mir da echt keinen Reim draus machen. Und es war wirklich so, dass wir auf dem weißen Teppich ihre Fußspuren hatten. Ich habe es natürlich ein bisschen verhohnepiepelt und gesagt, Mensch, Blumen Group und da ist der Schlumpf unterwegs. Aber wir konnten es nicht erklären. Bist du denn durch die Internetrecherche irgendwie auf eine Spur gekommen, was es vielleicht sein könnte, wo es herkommen könnte? Stoffwechselerkrankung, ich weiß nicht, irgendwas? Es könnte was mit dem Blut zu tun haben. Also irgendwas mit dem Blutaustausch, also ich bin dann nicht so der Experte, was diese Sache betrifft. Aber wir haben schon mehrere Leute befragt, auch so Kardiologen, ja, genau. Herzspezialisten und Leute. Und das war denen alles irgendwie relativ unbekannt. Kein Arzt hat bisher eine Idee gehabt. Gar nicht. Weil und ich hatte auch keine Schmerzen, ihr wird nicht kalt. Und das Interessante ist ja, es äußert sich ausschließlich an den Händen und an den Füßen, sonst am Körper nicht. Genau. Mhm. Also okay, sie hat so ein bisschen was an den Knien gehabt, glaube ich. Aber in dem Sinne, wenn sie irgendwo sich anfasst oder wenn sie irgendwo geht, hat es in dem Zeitraum Spuren hinterlassen. Mhm. Habt ihr mal beobachtet, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt mit Nahrungsaufnahme, wenn sie bestimmte Sachen gegessen hat, ob sie das dann hat? Ja, haben wir gemacht. Also wir sind da relativ vorsichtig und haben wirklich ein Protokoll geführt, sagen wir mal im Geiste, und haben gesagt, okay, was haben wir zusammen gegessen, was war außergewöhnlich, hatten jetzt vielleicht irgendwie eine vergiftete Krabbe oder so, gar nicht. Genau. An dem Wochenende war das wirklich so, da ich gerne für sie koche, ich liebe ja meine Frau, da war es auch so, dass wir wirklich die gemeinsamen Mahlzeiten zusammen genossen haben. Da war jetzt wirklich keine Auffälligkeit. Wenn ihr dann gemeinsam ins Bett geht mit diesen blauen Händen und Füßen, ist das Bett doch immer dreckig, oder? Wir haben das am Anfang, also als es erstmal nicht aufgetreten ist, weil wir haben auch einen hellen Teppich, so eine Fliesen im Bett, vor dem Bett, haben wir erstmal gesehen, dass da so eine Fußabdrücke waren. Mhm. Und wir dachten, merkwürdig. Mhm. Wir dachten, es hat vielleicht irgendwas mit der Bettwäsche, mit der Weichspüler, mit irgendwas zu tun. Mhm. Aber bei mir ist es nie aufgetreten. Also das ist in der Tat sehr merkwürdig, Heinz. Gibst du mir netterweise die Doreen nochmal? Vielen Dank auch, dass du mit mir gesprochen hast und alles Gute wünsche ich. Und du reichst mir die Doreen rüber nochmal. Natürlich. Liebe Grüße, Domian. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Also, liebe Doreen, wir haben es ausführlich jetzt beschrieben und ich frage jetzt mein Publikum, kennt ihr sowas? Habt ihr auch vielleicht so etwas schon gehabt? Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Mailt uns das doch bitte, nicht anrufen, sonst sind unsere Leitungen blockiert. Bitte mailt es uns und wir reichen das natürlich sehr gerne an Doreen weiter. Wenn bisher alle Ärzte, bei denen ihr wart, keinen Plan haben, ist das ja schon ein bisschen gruselig. Ja, kann man sagen. Es ist ein bisschen gruselig, weil es muss ja irgendeine Ursache haben. Und die Ursache wird wohl irgendeine versteckte Erkrankung sein. Na, ich hoffe nicht. Die Epilepsie reicht eigentlich. Ja, schon, klar. Aber vom Himmel fällt es ja nur auch nicht. Na, also ich bin halt sowas manchmal ein bisschen leichtfertig und renne nicht gleich zum Arzt. Aber jetzt hat Heinz dann auch gesagt, jetzt wissen wir mal. Finde ich auch. Man muss nicht immer zu hinrennen. Aber wenn sowas ist, dann sollte man auf jeden Fall mal gehen und das überprüfen lassen. Geh auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es ganz akut ist. Ja, dann Heinz hat gesagt, vielleicht sollten wir dann auch erstmal in die Notaufnahme, wenn es wieder am Wochenende ist. Mhm. Es dass die da vielleicht mal irgendwie einen Abstrich machen oder sowas. Irgend sowas, ganz genau. Ja, so ein Abstrich, genau. Ja. Ja. Es ist wirklich eine Frage, in welches ärztliche Ressort man dann weitergeht, wer dafür zuständig ist. Aber vielleicht kriegen wir ein paar schlaue Hinweise vom Publikum. Ach, das wäre super. Ich bin da ganz optimistisch. Immer wenn wir große Probleme haben, fragen wir das Publikum und in der Regel kommen da mal ganz gute Sachen bei rum. Weil, ja, genau. Das habe ich jetzt auch wieder gesehen mit diesem Mann, der sich da eingepinkelt hat, leider, wo die Krankenschwester angerufen hat. Genau. Und da habe ich gedacht, Mensch. Das machst du jetzt auch mal. Ja. Also ich freue mich überhaupt schon mal, dass ich durchgekommen bin, beziehungsweise durchgekommen ist ja Quatsch. Ich habe geschrieben und habe mich wirklich gefreut, dass es so schnell funktioniert hat. Super. Es hat mich gefreut, dich und euch kennengelernt zu haben, Doreen. Ja. Wir haben ja eure Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Alles, was hier ankommt, kriegt ihr von uns dann weitergeleitet. Wunderbar, ja? Wunderbar. Vielen Dank. Ich drücke die Daumen und alles Gute. Ja, euch auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, Halbzeit, 1.30 Uhr, 30 Sekunden und aber schon geht's weiter mit dem Christian. Und der Christian ist 54. Guten Morgen, Christian. Ja, Jürgen, grüß dich. Christian. Hallo. Du, sehr schön. Ich sehe dich gerade mit einer Sprachverzögerung. Ja, bitte guck nicht hin, das irritiert dich nur. Ja, nee, kein Thema. Weißt du, woran das liegt? Ja. Weil das Bild geht erst ins Weltall. Und das dauert, genau, über Satelliten wahrscheinlich. Deswegen dauert das so lange und am Telefon reden wir aber ganz schnell und direkt miteinander. Also guck gar nicht hin. Ja, kein Thema. Ja, um was geht's? Ja, es geht bei mir darum, ich wollte mal deine Meinung hören. Und zwar geht's um den Streik der Piloten bei der deutschen Lufthansa. Ja, sehr gerne. Ich bin, soll ich direkt loslegen? Leg mal direkt los. Ja, also ich bin immer mit Venenfahnen dabei, wenn die Krankenschwestern streiken, wenn die kleinen Leute streiken, wenn die Müllabfuhr streikt, weil die Leute haben es wirklich verdient. Ja, aber ich finde die Piloten, also Jungs, ihr verdient so viel Kohle, da muss man nicht so einen riesen Streik für machen. Es gibt manche Piloten, die mehr verdienen als unsere Bundeskanzlerin. Da muss man die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Gut, aber ich finde schon, dass das ein legitimes Mittel ist, naja, um ihre Forderungen auch durchzusetzen. Wir leben in der Demokratie, ja klar. Weil die Jungs und die Mädels eine ganz hohe Verantwortung haben. Ja, aber auch eine ganz hohe Verantwortung hat die Schwester auf der Intensivstation oder auf der Palliativstation. Und, ja, natürlich, ne, auch. Und da ganz wird das klar. Alles immer so gar nicht so ernst genommen. Aber hier, du hast völlig recht, das ist eine hohe Verantwortung. Und die sollen auch gut bezahlt werden, werden sie auch. Aber du hast mich einfach nach meiner Meinung gefragt. Ich finde, es ist übertrieben, aber sie haben natürlich ihr gutes Recht zu streiken, klar. Ja, klar, auf jeden Fall, Jürgen. Kommst du aus dem Bereich? Arbeitest du? Ja, ich bin selber Pilot. Das heißt, du streikst auch gerade im Moment? Ja. Ach, das ist ja lustig. Ich bin nämlich Mitglied bei der Pilotenvereinigung Cockpit. Ah. Gut, dann werden dir meine Worte nicht so gefallen. Oder? Ach, warum nicht? Man kann sich doch über alles unterhalten. Ja. Ja, dann erklär. Gut, jetzt ist ja interessant. Jetzt haben wir einen Mann direkt aus dem Bereich hier am Telefon. Dann erklär uns doch mal genau, warum die Piloten streiken, was ihr genau wollt. Erklärst du mal mit deinen Worten. Wir wissen es ja aus der Zeitung, aber erzählst du mal. Ja, klar. Ich werde es jetzt noch mal erzählen. Die setzen ihre Forderungen durch über eine höhere Rente, und zwar Fließrente. Und auch dann sagen können, weil die nur Verantwortung haben, mit 53 höre ich auf. Weil die müssen alle 6 Monate durch den Gesundheitscheck. Mhm. So, wenn eine Boeing 737 fliegt oder ein Airbus A380 oder ein Airbus A340. Mhm. Ich war nämlich gerade am Dienstag in Düsseldorf am Flughafen. Mhm. Und da kam ein Airbus A340 rein, ein Vierstrahler. Mhm. Kurz vor der Landung, so, da ist die komplette Kabinencrew ausgestiegen, die Piloten auch. Die Maschine ist versiegelt worden und die ist erstmal am Boden geblieben. Mhm. Da kam keiner mehr rein. Mhm. Fliegst du selbst auch diese ganz großen Vögel? Nein, die nicht. Dafür habe ich keine Lizenz. Ah ja. Wie groß sind die Maschinen, die du fliegst? Das ist beispielsweise Beechcraft King Air B200. Gut, sagt mir jetzt nicht sowas, aber... Aber du fliegst. Ja, ist so ein richtig schönes, gutmütiges Arbeitstier. Ja, okay. Ist zugelassen für 8 Personen. Ja. Und hat zweimal 59 PS, ist eine Turboprop-Maschine. Hat also noch Propellerantrieb. Sehr schön, ja. Ist im Grunde genommen ein Strahltriebwerk. Aber über ein Ausgleichsgetriebe wird das auf einen Propeller übertragen. Würde jetzt zu lang dauern, den ganzen Zuhörern das alles zu erklären, die ganzen technischen Details. Wie ist denn das? Kriegen die Piloten, die die Riesendinger fliegen, generell auch mehr Geld als du zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Achso, das ist so gestaffelt dann auch noch nach Maschinengröße und so. Ja, natürlich. Mhm. Neulich habe ich im Fernsehen ein Interview mit einem Fachmann gesehen. Und der sagte... Jörg Handwerk wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ist er irgendwie... Ich habe den Namen vergessen. Auch ein Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. Nee, das war so ein Insider-Fachmann. Und der meinte, dass man durchaus bis 60 fliegen könnte. Bei entsprechender Gesundheit. Man müsste nicht mit 53 schon in Vorruhestand. Nein, Jürgen, muss man auch nicht. Man kann auch dann noch privat weiterfliegen. Mhm. Wenn man im Besitz einer PPL, das ist die Private Pilot License, das ist die Privatpilotenlizenz, so, und das ist dann gestaffelt. Dann gibt es die ATPL, das ist die Aircraft Transport Pilot License, das ist die Berufspilotenlizenz. Ah. Wir steigen gerade in die Details ein. Kannst du denn auch verstehen, dass die Leute, die meisten verdienen ja, weiß Gott, nicht so viel Geld wie die Piloten, dass die dann doch sehr irritiert sind, dass reiche Leute auf die Straße gehen oder eben nicht nur auf die Straße, sondern nicht mehr in die Luft gehen, um noch mehr Geld rauszuholen? Kannst du es verstehen? In Teilen ja, in Teilen nein. Mhm. Weil wir haben natürlich auch, ich komme aus der Stadt Essen. Ja. Und wir haben einen sehr schönen Regionalflughafen, Essen-Mülheim. Mhm. Und da bin ich auch stationiert, auch selber aktiv, mache Führungen auf dem Flughafengelände im Bereich Arbeitsgemeinschaft, Flughafen und Ökologie. Ja. Und das ist unheimlich interessant. Mhm. Den Menschen auch mal die Fliegerei oder das, was alles am Boden passiert, den Menschen das mal nahe zu bringen, zu erklären, wie eine Flughafenfeuerwehr funktioniert, wie es zum Beispiel oben in einem Tower aussieht. Ja, das ist so interessant. Den ganzen Funkverkehr mitzubekommen. Ja. Und das zeigen wir den Leuten. Ich durfte mal, das fand ich ganz spannend, mit einem Flieger nach Teneriffa fliegen und da durfte ich vorne beim Piloten sitzen, ganz vorne im Cockpit. Im Cockpit, ja. Das war sehr... Wahrscheinlich auf dem Notsitz, Doppelschultergurte, Beckengurt. Ne? Das war sehr cool. Und der hat mir das alles erklärt, wie das funktioniert. Das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ja, macht Riesenspaß. Ja. Fliegen hat was, ne? Ja, absolut, absolut. Was glaubst du, wie die Geschichte ausgehen wird? Ich hoffe mal, dass morgen der Streik wahrscheinlich beendet wird. Mhm. Die Lufthansa muss ja auf die gesamte Mannschaft erstmal zugehen. Die müssen sich auch gesprächsbereit zeigen. Mhm. Und das kann natürlich sein, es werden dann neue Gespräche kommen und das war jetzt der erste Warnschuss, die 3 Tage. Ja, klar. Könnte vielleicht sein, dass es nochmal so kommt. Ja, natürlich, ganz klar. Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, die haben ja auch eine Besatzung. Mhm. Ne? Flugbegleiterinnen, Flugbegleiter, je nach Maschinengröße haben die auch eine Anzahl an Stewardessen, an Flugbegleitern. Ja. Wenn da was passiert, die Mädels, die sind da richtig fit. Und der Anteil an Frauen bei der Lufthansa als Pilotin, der ist auch relativ hoch. Der liegt bei 5%. Bei 5%? Ja, ist das ich kenne eine. Ist das hoch, 5%? Ja, bei der Größe relativ schon. Ach so. Beispielsweise Susanne Hertneck ist erste Offizierin, fliegt eine Boeing 737. Mhm. Und Kerstin Felser, die zum Beispiel auch sehr aktiv ist. Es war vor einigen Tagen auch der Girls Day. Ach, ich verstehe. Also das sind richtig bekannte Persönlichkeiten, diese beiden Mädels. Ja, okay. Natürlich. Und die kümmert sich auch darum, um Mädels auch für technische Berufe zu interessieren. Ja. Zum Beispiel, ich bin ja auch immer dafür, ich fliege immer gerne mit Frauen. Weil die es besser handeln können. Christian, ich danke dir für deine Meldung hier bei uns und dass du dieses Thema hier besprochen hast. Das können wir hier auch gerne machen. Dann, ja, Jürgen, mach das vielleicht auch mal zum Gesprächsthema. Du hast ja, glaub, mittwochs immer so ein Thema, Fliegerei. Ja. Könnte man überlegen. Nächste Woche machen wir das Thema Autos. Vielleicht können wir irgendwann das Thema Flugzeuge machen. Mal sehen. Ja, wäre doch mal ein super Vorschlag. Genau. Christian, danke für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir auch. Tschüss, danke schön, tschüss. Bis dann, tschüss. Ciao. So, mit wem machen wir jetzt weiter? Mit Klaus und der ist 31. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus. Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Ex-Frau. Deine Ex-Frau? Wie lange seid ihr schon? Meine Ex-Frau, meine, Getrennt? Also wir waren 6 Jahre zusammen. Ja, und getrennt jetzt seit? Haben vor 1,5 Jahren geheiratet. Auch nicht gerade klein, so richtig schön groß. Mhm. Jetzt im November habe ich durch Arbeitskollegen und Freunde festgestellt, dass sie mir fremd geht. Mhm. Und dann habe ich sie zur Rede gestellt und sie ist dann auch direkt mit meinem besten Freund zusammengezogen. Mit deinem besten Freund? Mit deinem wirklich besten Freund? Ja, mit dem ich alles geteilt habe, mit dem ich so viel gemacht habe. Boah, ist das heftig. Das habe ich ja schon einige Male hier gehört und bin immer ganz außer mir, wenn ich das höre. Wie lange lief denn das zwischen den beiden schon, weißt du das? Genau wissen tue ich es nicht. Im November ist es rausgekommen. Mhm. Wir beliefern von der Arbeit aus Werkstätten. Wir sind ein Ersatzteillager. Ja. Und meine Arbeitskollegen, die haben mich morgens angerufen, weil die das Auto von mir bei ihm gesehen haben. Er wohnt da um die Ecke. Und haben gefragt, ob ich denn krank wäre, wo ich dann gesagt habe, nee, ich bin schon auf der Arbeit. Da war dann klar, dass meine Frau dann direkt nach der Arbeit zu ihm gefahren ist, morgens. Wen hast du, hast dann einen angesprochen. Wen hast du zuerst angesprochen, deine Frau oder deinen Freund? Meine Frau, beziehungsweise erst mein Freund. Erst dann? Weil ich die Vermutung hatte und da hat er mir gesagt, dass er enttäuscht von mir ist, weil was ich von ihm denken würde, weil so, er ja mein bester Freund ist. Achso, er hat es abgestritten zunächst. Er hat das abgestritten, genau. So, dann bist du zu ihr gegangen oder hast sie angesprochen? Ja, und dann wir hatten dann einmal samstags morgens, da ist sie zum Bäcker gefahren und sie hat ihr Handy vergessen. Und ich wusste ja, durch meine Arbeitskollegen auch, die hatten sie ja schon gesehen, auch zusammen gesehen, wo ich arbeiten war. Das heißt, ein Arbeitskollege, der hatte Urlaub gehabt und war also du bist in quasi, der Stadt. Du bist quasi durch deine Arbeitskollegen denen auf die Spur gekommen. Das war die Hauptspur. Ja, genau. Mit dem Auto einmal. Das war die Hauptspur. Die Haupttour. Okay. Ja, und weil mein Arbeitskollege Urlaub hat und der hat die beiden im Einkaufscenter shoppen gesehen, auch Händchen haltend und knutschend und so. Aber wie blöd müssen die sein, das dann in der Öffentlichkeit auch noch zu zeigen? Naja. Als hätten sie es darauf angelegt. Also so der Gedanke war von denen vermute ich einfach mal aus dem Auge aus dem Sinn oder so. Na gut. Also so, jetzt hast du Erklärung habe ich dafür nicht. So, da hast du sie. Die fühlten sich ziemlich sicher, dadurch, dass ich ja auch nicht in der Nähe arbeite. Ja, trotzdem, man ist doch bekannt, man kennt doch irgendwie Leute. Egal, du hast sie angesprochen, was hat sie gesagt? Ja, sie hat das dann nicht abgestritten, ne? Sie hat es nicht abgestritten? Ja, nein. Sie hat sofort gesagt, ja, das ist so? Ja. Weil ich habe sie direkt gefragt, wie lange geht das schon? Ja. Und sie wusste dann schon, was los war. Hast du denn irgendwas so im Nachhinein an eurer Beziehung gemerkt? Ihr seid ja noch gar nicht so lange verheiratet, dass da was nicht stimmt? Nein, verheiratet 1,5 Jahre. Genau. Aber gemerkt habe ich gar nichts. Gar nichts, das war alles. Gemerkt habe ich gar nichts. Er war ja mein bester Freund, der ging bei uns ein und aus, er hatte Wohnungsschlüssel, um sich um Blumen zu kümmern und alles drum und dran. Und du weißt bis heute nicht, wie lange das schon lief? Nein. Das kann schon ein Jahr gelaufen sein vielleicht. Vielleicht, ja. So, jetzt ist es deine Ex-Frau. Das heißt, ihr seid auseinander, auch aus der Wohnung raus? Ich bin in der Wohnung geblieben und sie wohnt jetzt mit ihm zusammen. Sie wohnt mit ihm zusammen, so wie du sagst. Ja. Mhm. Genau. Und die Scheidung steht an? Ja, das Problem ist einfach, ich komme einfach von beiden nicht los. Das heißt, ich bin von beiden, also mit beiden, ja, kannst du dir vorstellen, dass ich so mit denen oft befreundet bin, um den hintenrum eins auszuwischen. Das heißt, die geht davon aus, dass die Freundschaft immer noch sehr gut da ist, aber dass ich diese Freundschaft nur nutze, um den eins auszuwischen. Ach so. Ach, die gehen davon aus, dass ihr weiter befreundet sein solltet, aber, ganz genau. Aber unterstellen dir gleichzeitig, du willst das nur, um den eins auszuwischen. Nein, nein, ich mach das so und die wissen das aber nicht, dass ich das bin. Verstehe ich nicht. Du hast keinen Kontakt mehr. Ich hab Kontakt zu den beiden, mach einen auf gut Freund, die vertrauen sich mir an. Mhm. Ach so, und du machst das aber und nur... Und ich drück den dann hintenrum eins rein. Wie machst du das denn? Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, er ist arbeitslos und geht schwarz arbeiten. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, die Arge bezahlt seine Miete und ihr gehört ja das ganze Haus. Und dann schwärzt du ihn an. Besitzerin. So, und dann habe ich ihn bei der Arge angeschissen. Das, weil die ja die Miete bezahlt und die Miete geht ja auf ihr Konto. Das heißt, die betrügen ja die Arge. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, die mir anvertrauen, wo ich sage, okay, das nutze ich für mich, um denen wieder eins reinzuwürgen. Ende vom Lied ist wieder, die Arge ermittelt, bekommt das dann auch raus. Und er muss halt wieder eine Menge Geld an die AG zurückbezahlen, weil er Leistung gestrichen hat und so. Kommen die dir nicht auf die Schliche? Nein. Du bist richtig freundlich mit denen? Ja. Das ist ja das Komische. Finden die das nicht merkwürdig? Du müsstest doch eigentlich extrem zornig sein und die hassen. Das ist richtig, aber die haben beide gesagt, dass sie sich halt eine gute Freundschaft wünschen und tun auch sehr viel dafür. Und wenn du mit denen zusammen bist, dann sind die ja wahrscheinlich auch freundlich und zärtlich miteinander, fassen sich an. Ja. Tut dir das nicht weh? Das tut mir schon sehr innerlich, aber ich schaffe es jedes Mal zu unterdrücken und mich unter Kontrolle zu haben, sodass ich es denen nicht zeige. Liebst du deine Frau noch? Nach dem, was vorgefallen ist, nicht mehr. Ich bin nur noch auf Rache aus. Und es gibt auch keine freundschaftliche Herzensverbindung mehr zu dem Mann? Nein, gar nicht mehr. Er ist für mich ein Arschloch. Nur noch Rache. Ja. Weißt du, Klaus, das ist im ersten Moment verständlich, was du da machst. Du bist natürlich komplett gearscht worden und verletzt worden. Von deinem besten Freund, das ist genauso schlimm wie von deiner Frau. Das ist eine fulminante Verletzung und eine Demütigung. Insofern kann man subjektiv zunächst mal verstehen, was du da machst. Aber ich rate dir dringend, dich zurückzuziehen. Okay. Rache und Zorn schlägt immer auf den zurück, der sie ausübt. Okay. Das Beste wäre für dich, wenn du wirklich Abstand gewinnen könntest und die Sache aus deinem Herzen rausschieben würde. Das ist der Punkt, den ich nicht hinkriege. Das so, ich nicht. Und je mehr du dich in diese Rache verstrickst und in die Denunziation und was du da alles machst, desto schlimmer wird es und du lässt dich auf die Stufe von denen herab. Das ist deren Level, dieses miese Leben. Jetzt bist du auch mies. Ja. Eigentlich solltest du genau nicht mies sein, weil du bist der Geschädigte. Jetzt bist du auch mies. Egal, ob sie es verdient haben oder nicht. Ja. Wenn du die Kraft hast, dann zieh dich zurück. Ja, zieh die Scheidung durch, versuche alles zu trennen, was zu trennen möglich ist. Und dann siehst du diese Menschen in deinem Leben nie wieder. So würde ich mir das vornehmen. Ja, okay. Also die versuchen ja halt immer die Freundschaft aufrechtzuerhalten. Ne? Die rufen jeden Tag an oder die kommen vorbei. Oder? Ja gut, aber was liegt da an dir? Du kannst ja sagen, Schluss, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Und das habe ich bisher nicht geschafft. Ja, und das, finde ich, solltest du dir als Ziel setzen. Ja. Denn so wirst du immer und immer und immer wieder beschäftigt mit dieser Geschichte. Und immer wieder wird der Schmerz und die Wunde aufgerührt. Du hast ein kurzes Siegesgefühl, wenn die Arge da jetzt irgendwas macht. Aber letztendlich findest du keine Ruhe. Und das Ziel sollte sein, dass du aus dieser Verletzung rauskommst und Ruhe findest. So findest du keine Ruhe. Okay. Ich sag dir so meine Meinung. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube auch, dass du im Moment alles andere als ein entspanntes Leben führst. Nee, es ist sehr, sehr angespannt. Sehr angespannt und sehr anstrengend. Du musst immer lügen, wenn du mit denen zusammen bist. Und dann bist du auf der Lauer. Ja, klar, man muss sich ja. Bitte? Man muss sich einfach viel verstellen. Genau. Und ja, man muss denen ja einen vormachen, dass alles in Ordnung ist und die freuen sich, dass alles gut ist und dass es einem gut geht. Ne? Aber im Endeffekt ist es ein riesen innerlicher Kampf. Ich habe jetzt gar nicht die ganze Zeit gefragt, hattest du oder hast du mit deiner Ex-Frau Kinder? Nein, haben wir nicht, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, ja. Nein. Lieber Klaus, nochmal, wenn du es irgendwie schaffst, zieh dich zurück. Es wird sehr in deinem Sinne sein. Es tut dir gut letztendlich, wenn du dich zurückziehst. Ja, okay, ich werde das versuchen. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg und viel Kraft. Danke. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Horst. Horst ist 47. Guten Morgen, Horst. Hallo? Hallo, Domian. Ja, hallo, Horst. Oh, ewig deine Sendung nicht mehr gehört, schon Jahre nicht mehr. Ach. Und heute erstmal ruf an und komm gleich durch. Und schon bist du da, das ist ja super. Hallo, ja, Horst. Mein Problem ist, ein Leben lang ohne Beziehung, also nie der Partnerin. Ein Leben lang? Leben lang bis heute. Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass sich auch was ändern wird, aber was soll ich machen? Noch nie. Kann ich das ganze Leben bis zum Tod alleine bleiben? Freunde habe ich auch nicht. Noch nie eine Frau gehabt? Noch nie, nee. Man geht zur Prostituierten. Ach so, aber Sex dann schon? Ja, muss man ja, ne? Ich habe ja auch ein Sexualleben. Ja, gut. Wo ein Bedürfnis. 1500 Leute sind es gewesen, Frauen, 1500 bis heute. Was? 1500 Prostituierte? Ja. Boah. Ich bin immer älter geworden. Das ist aber eine... Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da ich bin auch stolz drauf, aber traurig. Ich habe ja niemanden erzählt. Da hast du aber Geld gelassen. Ja, und das als Arbeitslose. Wie hast du denn das hingekriegt? Ja, Wahnsinn. Leben lang bei der Mutter gewohnt. Ja. bis die Mutter gestorben ist. Ich habe sie gepflegt. Ich war der Pflegende Angehörig. Mhm. Wollte zu Hause sterben, hatte Lungenkrebs. Mhm. Schlimme Zeit gewesen für mich. Ist 6 Jahre her. Glaube ich. Seitdem habe ich Potenzprobleme. Mhm. Schlimme. Mhm. Ja, geht ab und zu noch. Man muss Tabletten nehmen, eben Cialis oder solche Sachen. Mhm. Ist auch nicht schön. Mhm. Ja, aber das Schlimmste ist natürlich der Schmerz, der da ist, weil da nie jemand war, ne? Mit dem man Händchen halten konnte. Solche Dinge, die Kinder und Jugendliche schon machen. Ja, klar. Wie war denn das? Wie war denn das, als du Jugendlicher warst? Gab es kein Mal das Gefühl des Verliebtseins? Gab es natürlich, aber immer unglücklich. Ne? Immer unglücklich? Ja, ich habe sie ja nie getroffen. Ich kam ja nie über den Schritt hinaus, jemanden anzusprechen. Warum nicht? Ich habe Angst gehabt. Ich habe Therapien gemacht, ich wollte da rausfinden, warum ist das so, wer ist schuld daran. Ach so, du warst heimlich quasi verliebt in die Frauen? Ja, immer heimlich, klar. Die wussten gar nichts davon? Die waren für mich unerreichbar, die waren so weit weg, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Und du hast auch nie so One-Night-Stands gehabt? Nee, auch nicht. Also ich blieb auch keine platonische Beziehung. Dass das so platonisch war, ohne Sexualität. Mhm. Das gab es nicht, weil ich habe ja keine Möglichkeit gehabt als Sozialphobiker. Ich weiß nicht, wann die Phobie kam, eine soziale Phobie. Mhm. Weil ich auch keine Kumpels oder so was habe, oder Freunde. Mhm. Darunter leide ich noch nicht mal komischerweise. Mhm. Aber eben nur die Beziehung, nee, die fehlt mir. Also aber, der Mensch, der da ist. Aber das ist halt auch von Gewicht, dass du noch nie in deinem Leben einen Freund gehabt hast. Ein Freund ist genauso wichtig wie eine Liebe. Wichtig, ja. Vielleicht in der Schulzeit war es mal so. Ne? Mhm. Mofa gefahren, Fußball gespielt. Aber auch nur ein einziger. Ne? Hast du nie gearbeitet in deinem Leben? Wenig. Ja. Du hast ich habe immer Angst davor gehabt, auch in solche Situationen zu kommen, wo ich mit Leuten zu tun hatte. Mhm. Dann immer so Leuchtturmwert oder sowas. Ja, hört sich jetzt komisch an. Ja, klar. So war ich auch registriert damals. Aber mittlerweile bekomme ich Rente seit 6 Jahren. Ja, aber immerhin liegt dem ja zugrunde offensichtlich eine durchaus schwere oder mittelschwere seelische Erkrankung. Nämlich ja, ja klar, ich hatte auch eine Psychose. Und es war ja auch, würde mir jeden Psychologen wundern, wenn er nicht so gewesen wäre, ne? Mhm. Wenn ich jetzt gesund geblieben wäre dabei. Wie oft warst du denn in Kliniken oder in Therapien? Noch nie. Noch nie? Nee, im Krankenhaus nicht, aber ich habe durch die Therapien so ein bisschen Kenntnisse von Psychologie. Mhm. Weil ich ja Therapien gemacht habe. Mhm. Aber ich habe jetzt, sagen wir mal, 2 Therapien gehabt, die letzte 17 Jahre her. Da habe ich zwar 88 Stunden gehabt, mhm. aber ich hätte mir auch ein paar Bücher kaufen können. Da wäre gleich dabei rausgekommen. Gut, aber es ist 17 Jahre her. In den letzten 17 Jahren hat natürlich auch die Psychologie und die Psychiatrie riesige Sprünge gemacht. Mhm. Ich finde, dass du da zu defensiv bist. Ja, also bin ich vorsichtig mit Psychopharmaka, weil ich auch mal Alkohol, also mit Alkohol muss ich jetzt dazu sagen, da war ich richtig... Wie soll ich sagen, nicht introvertiert, sondern das Gegenteil. Das heißt, du hast viel getrunken? Ja, eine zeitlange Phase war das so, aber weil jetzt ich wurde dahin getrieben quasi. Ich hatte auch ein Vorbild in der Familie, da war so Alkoholismus in der Familie. Der Bruder, der 20 Jahre Alkohol, war natürlich auch nicht schön. Aber du bist jetzt heute kein Alkoholiker? Ich bin 25 Jahre, habe ich keinen Alkohol mehr getrunken. Super, das ist schon mal sehr gut. Aus eigener Kraft geschafft. Weißt du, das, was du gerade erzählst, hier geht es ja nicht nur ausschließlich um die Frage, ich habe noch keine Frau und ich habe noch keine Liebe. Es geht ja um viel mehr. Es geht ja um dein ganzes Leben in der Zurückgezogenheit und in der Angst. Ja, richtig. Darum geht es. In Isolation, ganz genau. Und das hat sich jetzt schon so einbetoniert, diese Verhaltensweisen und dein Leben, dass es sehr schwer ist, das aufzubrechen. Aber ich glaube, dass man das kann noch. Ja, glaube ich auch. Aber da musst du mitarbeiten. Ich wollte mal in eine Fachklinik gehen, die in Münster ist, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme. Ja. Und da war eine Fachklinik für Sozialphobiker. Und die haben da wirklich so eine Therapie, also wo man Erfolg hatte, ne? Aber haben die Kassegang abgelehnt, wir haben keinen Vertrag mit denen und so, da war richtig ärgerlich für mich. Mhm. Denn da hätte ich wirklich Erfolg haben können. Ich glaube, ich würde jetzt so laienhaft auch sagen, in deinem Fall wäre ein guter und ausgiebiger Klinikaufenthalt sicher das Beste. Das wird dir aber gleich meine Psychologin auch noch erklären. Ja, das Vermeidungsverhalten, ne? Das muss ich durchbrechen und dann irgendwie mal versuchen. Weil ich habe zum Beispiel jetzt auch immer so einen 20-jährigen Blick, ne? Weil ich ja da ja alles nicht mitgemacht habe. Mhm. Was ich sehe als Schwachkopf, sage ich immer, schafft, habe ich ja nie geschafft, denn ich bin ja vom Verstand her nicht so, die emotionale Intelligenz ist vielleicht nicht so hoch bei mir ausgeprägt. Mhm. Aber die normale Intelligenz ist ja vorhanden. Ich glaube ja, wenn das Problem grundsätzlich angegangen wird, dass sich das auf dein ganzes Leben positiv auswirken wird. Ja, das glaube ich auch. Ich habe auch keine Perspektive mehr durch die Rente jetzt. Du sitzt ziemlich alleine und einsam zu Hause und die Tage verpatschen. Das nicht. Ich bin viel in sagen wir, in Museen und irgendwo durch kulturelle Veranstaltungen gehe ich hin. Da traue ich mich hin. Mhm. Was viele Phobiker nicht können, Sozialphobiker. Ja, das ist schon mal gut, aber letztendlich bist du immer alleine. Genau. Und ich vertreibe mir die Zeit, dass ich nicht hier zu Hause sitze, dann wäre ich schon verblödet. Gibt's im Dachgeschoss? Im Dachgeschoss, ja. Ja, und dann ohne Sicht. Nee, dann dreht man irgendwann durch. Mhm. Und es gibt, ich frage es nochmal, wirklich überhaupt keinen Menschen, mit dem du mal dich ein bisschen austauschen kannst? Ja, nicht wirklich. Also ich bin zwar in eine Gruppe, mal ehemalige, die mal so eine Psychose hatten, eine erfahrene Gruppe. Immerhin, das ist schon mal ganz gut. Ja, immerhin, aber die wissen auch keinen Rat. Ich bin da 3 Jahre jetzt und... Wie oft gehst du da hin? Einmal die Woche. Ja, alle 14 Tage, aber... Alle 14 Tage? Viel. Und wie viele Leute treffen sich dann da? Ja, sind jetzt 4, 5. Ja, die Gruppe soll vergrößert werden, sind dann Fremde wieder da, aber die haben halt alle andere Probleme. Ne? Die haben, die meisten haben alle Kinder und so. Bei mir ist das ja nicht so. Ich kann da gar keine Vergleiche stellen. Wie war das bei Ihnen in der früheren Beziehung? Ja. Was soll ich dazu sagen? Es muss ganz grundsätzlich was gemacht werden bei dir. Mhm. Ganz grundsätzlich. Du musst in die Klinik. Du wirst jetzt beraten von der Claudia, meiner Psychologin. Mhm. Klaus. Horst, entschuldige. Klaus war der Mann vor dir. Mhm. Ich glaube, dass man da sicher noch was sehr Gutes anstellen kann und dass dieser Betonklotz, in dem du gerade lebst, dass der aufgesprengt werden kann. Aber der geht nur, wenn du so einen ganz anderen Schritt jetzt machst. Jetzt rufen wir dich nochmal an und die Claudia erklärt dir einiges, was du tun könntest, okay? Ja, gut. Ich wünsche dir viel Glück und drück wirklich von Herzen die Daumen. Ja, ich danke dir. Lieber Horst, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ebenso. Ciao, tschüss. Dankeschön, tschüss. Hier ist Stefan. Stefan ist 24. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Stefan. Was ist dein Thema? Ja, also ich, ist schwer zu erklären. Ich habe ein kleines Problem und zwar, ich fange mal damit an. Mein Vater ist geschieden von meiner Mutter, lebt seit 3 Jahren mit seiner neuen Lebensgefährtin zusammen. Mhm. Die wohnen alle zusammen unter einem Dach, also mein Vater, die neue Lebensgefährtin meines Vaters und mein Bruder. Mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich. Und du auch? Und ich habe, ich nicht mehr, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Und ich habe seit gewisser Zeit so das Gefühl, dass mein Bruder, der auch mein Halbbruder nur ist, eine Affäre mit der Lebensgefährtin meines Vaters hat. Und ich weiß absolut nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Wie alt ist der Bruder, wie alt ist die Lebensgefährtin? Also mein Bruder ist 22 Jahre alt, also wie gesagt 2 Jahre jünger als ich. Und die neue Lebensgefährtin meines Vaters, die ist 41, also auch leicht jünger jetzt als mein Vater. Wie kommst du denn auf den Verdacht, dass die was haben miteinander? Ja, fing alles damit an, hört sich jetzt blöd an, irgendwie einfach so ein Gefühl, was sich bei mir immer mehr verstärkt hat, als ich die beiden so zusammen gesehen habe, auf Familienfeiern oder im alltäglichen Umgang. Und nachdem ich das dann so beobachtet habe, ich gebe es zu, habe ich auch mal das Handy meines Bruders kontrolliert. Ist nicht die feine englische Art, ich weiß, aber und da bin ich dann halt auf gewisse SMS gestoßen, die das Ganze auf jeden Fall belegen. Ja, also ich würde jetzt sagen belegen, weil ich sag mal, keine Frau schreibt einem quasi Halbsohn in Anführungsstrichen jetzt, ich meine, der ist ja kein Kind mehr, ich vermisse dich oder die Zeit mit dir war schön und das um 2 Uhr nachts. Also das sind Sachen, die gehen mir schwer zu denken. Jetzt hast du natürlich den fatalen Fehler begangen und hast die Privatsphäre deines Bruders betreten und gestört, indem du in dem Handy rumgeschnüffelt hast. Und genau deswegen stehe ich nicht nur zwischen 2, sondern zwischen 3 Stühlen. Also einerseits, das, was ich gemacht habe, war nicht richtig, ist mir klar. Mhm. Nur ich habe halt drauf gebrannt, das einfach zu wissen, was da jetzt ist, weil ich es irgendwie gespürt habe. Andererseits will ich meinen Vater nicht verletzen, und dem jetzt mit der Geschichte kommen, und Wie ist dein Verhältnis zu deinem Halbbruder? Ja, schlecht, nicht gut. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihm irgendwie eins auswischen will oder sonst was, sondern einfach nur, ich kann mit ihm jetzt nicht so gut reden. Ja, wie ist das Verhältnis zu deinem Vater? Das Verhältnis ist sehr gut und das ist halt das, was mich auch persönlich belastet. Ja, verstehe ich. Ne? Und wie stellt sich für ihn das Verhältnis zu seiner Freundin dar? Kannst du das sagen? Ich würde jetzt mal sagen, mit einem Wort blauäugig. Ja, also rennt ihr hinterher, ist total glücklich, sie zu haben. Gerade nach dem Verlust meiner Mutter, ist natürlich sehr, also es schwebt auf Wolke 7 und das ist halt das, was es mir so schwer macht, weil ich weiß, da ist was, ich weiß es und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe meinen Bruder darauf angesprochen, wäre die nächste Frage wahrscheinlich von dir gewesen jetzt. Ne? Bitte? Ich glaube, ich habe meinen Halbbruder auch schon darauf angesprochen. Ach, hast du sogar schon? Nur, weil als ich das gelesen habe, konnte halt nicht mehr so an mich halten. Mhm. Er blockt aber ab. Also er sagt nicht ja, er sagt nicht nein. Er sagt quasi nur, warum sprichst du mich auf sowas überhaupt an? Stefan, ich muss mal eben hier einen Cut machen, weil die Sendung vorbei ist. Aber wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich muss nur hier Schluss machen, okay? Bis gleich. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht. Martin Dannhauser. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehfreie Themennacht. Gute Nacht bis jetzt. Bis dann. Tschüss.